Deutschlandfunk. Themen der Woche. Themen der Woche, das sind diesmal zunächst auch Töne der Woche. Nachdenkliche Töne einer Kanzlerin und Parteivorsitzenden, einer ansonsten eher faktengeneigten Frau, die den immer lauteren Rufen des Merkel muss weg, diesmal etwas anderes, nämlich Emotion, entgegensetzte. Ich will dem also meinerseits mit einem Gefühl begegnen. Ich habe das absolut sichere Gefühl, dass wir aus dieser zugegeben komplizierten Phase besser herauskommen werden, als wir in diese Phase hineingegangen sind. Sagte also die Kanzlerin, die CSU im Sinn, die Hauptstadtpresse vor Augen. Mit im Saal unsere Kommentatorin Daniela Fates, Chefkorrespondentin in der Dumont Hauptstadtredaktion. Es kommt nicht häufig vor, dass Angela Merkel auf einer Pressekonferenz mit einem Redemanuskript erscheint und dann sorgfältig Wort für Wort, Satz für Satz abliest. Es ist selten, dass sie ihren Ausführungen extra vorausschickt, sie werde sich jetzt mal etwas ausführlicher äußern. Es ist auch nicht die Regel, dass zuvor noch CDU-Spitzenpolitiker darauf aufmerksam machen, Merkel werde gleich etwas wirklich Wichtiges sagen. Der Auftritt der Kanzlerin am Montag dieser Woche war also gut orchestriert. Der äußere Anlass war die Bewertung der Berliner Abgeordnetenhauswahl samt Dank an den dortigen unglücklichen CDU-Spitzenkandidaten. Es hätte auch eine Bilanz sein können nach einem Jahr mit 5 Landtagswahlen, von denen 4, darunter die in Berlin, für die CDU in einer Niederlage endeten und eine 5., die in Sachsen-Anhalt, gerade mal so gut ging. Merkel nutzte ihren Auftritt aber vor allem zu etwas anderem, zu einer Unterwerfungsgeste in Richtung CSU. Mehr als eine Geste war es nicht. Merkel kündigte keine weiteren Kursänderungen in der Flüchtlingspolitik an. Sie erklärte ihre Entscheidungen des letzten Jahres nicht zum Irrtum, anders als es die CSU gerne gehabt hätte. Stattdessen las Merkel Bedauern vom Blatt. Die Fehler, die sie einräumte, datierte sie eben nicht auf 2015, das Jahr der großen Flüchtlingswelle, sondern auf die Jahre davor. Da habe man die Flüchtlingsbewegungen schon falsch eingeschätzt. Und sie rechnete diese Fehleinschätzungen nicht nur sich, sondern der gesamten Bundesregierung und der EU zu. Parteitaktisch mag das geschickt gedacht gewesen sein, als Friedensangebot Richtung CSU, damit der unselige unionsinterne Streit endlich einmal aufhört. Auch Merkels inneren Frieden wird der Auftritt nicht unbedingt gestört haben. Sie verkündete schließlich keine politische Wende oder neue Inhalte, sondern änderte nur ein wenig die Tonlage. Dennoch, der Auftritt Merkels war ein Fehlschlag, und zwar gleich ein doppelter. Erstens, die CSU reagierte nicht zustimmend, sondern herablassend. Gönnerhaft wurde der Kanzlerin aus München beschieden, sie befinde sich nun zumindest ansatzweise auf dem richtigen Weg. Worte seien aber nicht genug, es müssten nun Taten folgen, schränkte Parteichef Horst Seehofer sogleich ein. Es war ein weiteres Kapitel aus dem CSU-Stück mit dem Titel »Schrumpfkur für die Kanzlerin«. Der zweite Fehlschlag. In der Öffentlichkeit blieben von Merkels Einlassungen nicht die etwas feineren Verästelungen hängen, nicht die Einschränkungen und die raffinierte Verbindung von Beichte und mitgelieferter Selbstabsolution. Es blieb nur die Schlagzeile hängen. Eine Regierungschefin gesteht Fehler und Kontrollverlust ein. Beides hat Merkel vermutlich kommen sehen und wohl auch deswegen so lange gezögert mit ihrem halben öffentlichen Kotau vor der CSU. Der ist umso absurder, weil sich CDU und CSU ohnehin einigen müssen. Schon jetzt schadet der seit Monaten andauernde interne Streit den Schwesterparteien massiv, weil er über die übliche Rollenverteilung hinausgeht. Es ergänzen sich da eben nicht mehr die etwas moderatere CDU und die etwas grober veranlagte CSU. Es geht nicht mehr um den Streit in der Sache. Die Angriffe sind ins Persönliche abgedriftet. Das Misstrauen liegt offen zutage. Wer soll eigentlich die Union wählen, wenn deren Vorsitzende sich gegenseitig für quasi unzurechnungsfähig erklären? Eine Fortsetzung des Streits kann sich auch die CSU nicht leisten. Sie kann nur mit der CDU Erfolg haben, nicht gegen sie. Auch die CSU dreht daher langsam auf Kompromisskurs. Sie tut das aber ungleich subtiler als Merkel, in erstaunlicher Umkehrung der üblichen Lautstärkeverteilung. So hat Horst Seehofer aus angeblichen Termingründen auf eine Reise zu Russlands Präsident Wladimir Putin verzichtet, die als Affront gegen Merkel begriffen worden wäre. Ein Thesenpapier des CSU-Vorstands zur Flüchtlingspolitik ist zwar hart in der Sprache, inhaltlich aber auf Kompromisslinie. Die übliche CSU-Forderung nach einer Beendigung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei etwa ist nicht mehr enthalten. Der Wunsch nach einem Burka-Verbot wurde deutlich abgeschwächt. Überdeckt wurde all das jedoch von den umso massiveren Obergrenzenrufen. Das Spiel mit Symbolbegriffen beherrscht die CSU deutlich besser als die Kanzlerin. Angela Merkel kommt also nicht gut aus dieser Woche heraus. Nicht wegen des erneut miserablen CDU-Wahlergebnisses, sondern wegen des Umgangs damit. Daniela Fates aus der DuMont-Hauptstadtredaktion kommentierte Angela Merkels veränderte Tonlage.